Leben dunkel der Zeit, meine Liebe. Jenseits des allseitigen, allseitigen Triebe zu rasen und niemals zu fragen, wo Einsamkeit stets auf Flügel wird tragen. Den, der mit seinem Herz winkt, den, der im Schatten faules Holz schlägt, den, der über Wasser geht, den, der seinen eigenen Mantel näht. Ich hab vergessen, wie es ist in voller Wesenheit. Vergessen, woran man misst, den Wert von Wahrheit. Teilen wir auch den Körper gleicher Präsenz. Bedeutet es nicht, wir sind von gleicher Existenz. Ich bin weit weg, fernab von euren Leben. Und doch bin ich nah, erfahren durch jedes Geben. Verwegen sind meine Wege durch die Zeit. Und doch bin ich zu keiner Umkehr bereit. Denn er lebt in der Ewigkeit, jenseits von Zeit und Raum. Und fällt der Apfel auch nicht weit vom Stern, ist er der, der sitzt im Baum. Denn er lebt in der Ewigkeit, jenseits von Zeit und Raum. Und fällt der Apfel auch nicht weit vom Stern, ist er der, der lebt seinen Traum. Leben. Der Tod soll es dich nehmen, anstatt soll er es geben, in anderen Sphären für die Ewigkeit verweilen. Dies ist mein Wille, so geschieht's, so soll es sein, denn ich bin einer, der mit seinem Herz lebt. Ich bin einer, der im Schatten faules Holz schlägt. Ich bin einer, der über Wasser geht. Ich bin einer, der seinen eigenen Mantel näht. Hab nie vergessen, was geschah in der Vergangenheit. Alter Staub, Resultat deiner Trunkenheit. Doch vorbei ist die Zeit, Fehler begangen. Liebe Leute, sie der Stoff, aus dem gemacht der Mensch von heute. Ich geh fort, lass euch allein bei mir sein. In stiller Stund lausch ich verlockend Nächte rein. Ich lade dich ein, dass du bezwungen dein Herzen feind. Du so wirst du verstehen, wenn ich dir sag, es gibt kein Leid. Denn ich lieb in der Ewigkeit, jenseits von Zeit und Raum. Und fällt der Apfel auch nicht weit vom Stamm. Ich bin der, der lebt seinen Traum. Denn er lebt in der Ewigkeit, jenseits von Zeit und Raum. Und fällt der Apfel auch nicht weit vom Stern, ist er der, der sitzt im Baum. Denn er lebt in der Ewigkeit, jenseits von Zeit und Raum. Und fällt der Apfel auch nicht weit vom Stern, ist er der, der lebt seinen Traum.